schon okay. Ich geh meinen Weg, klick auf YouTube, mich gibt's auch in HD. Guck auf die Uhr, wie der Zeiger sich dreht. Wenn's so weitergeht, sitz ich bald im Coupé. Ich merk das, manche Leute hassen mich. Häng dran, jetzt kann die eine Klasse für sich. Und die klasse dich im Stich, damit du merkst, wie das ist. Dass du Opfer für mich unbedeutend bist. Wer bist du? Und wer bin ich? Sie wollen ein Foto von mir und scheißen auf dich. Homie, es geht klick-klack, es geht ratzfatz. Du gehst schachmatt, für dich ist kein Platzspaß. Ich zieh das durch und werd reich, Mann. Fängst du an zu diskutieren, bitten Bullen deinen Leichnam. Diese Jungs ziehen im Blitz, ich gewitter. Homie, check mich aus bei Facebook und Twitter. Okay, Bratte, hol mal lila Schein und weiter. Okay, lass mal abchecken, yeah. Blitzig Gewitter, jetzt kaufst du die CD. Blitzig Gewitter, Rapper kommen in HD. Blitzig Gewitter, halt's Maul, du kannst sehen, wie diese Jungs die Szene verdrehen. Blitzig Gewitter, jetzt kaufst du die CD. Blitzig Gewitter, Rapper kommen in HD. Blitzig Gewitter, halt's Maul, du kannst sehen, wie diese Jungs die Szene verdrehen. Jetzt kommt der Typ von den Assi-Blocks in die Promi-Welt und dann erpresst ich von den reichen Promis Geld. Im X6 Matt vor die Edeldisco fahren, wo ich Dealerschein und Steine in der Tasche hab. Werd ich von Fotografen gejagt, jeder will ein Picture von diesem Superstar. Mach ne Worte klar, chill mit Modelstar. Würzburg am Main ist und bleibt asozial. Sie mit Britney Spears Nasen im Backstage. Doch davor verkauft sich an kleine Kinder das Drecksage. Auf dem iPhone Bilder von Heidi Klum, wie einer meiner Jungs gerade mit Heidi Bums. Die Paparazzi jagt uns mit Blitz nicht. Ich sag fick dich, guck mein Sniff ist edel und rein, also komm schieß paar Bilder. Es blendet uns das Blitzlicht Gewitter. Blitzlicht Gewitter, jetzt kaufst du die CD. Blitzlicht Gewitter, Rapper kommen in HD. Blitzlicht Gewitter, halt's Maul, du kannst sehen, wie diese Jungs die Szene verdrehen. Blitzlicht Gewitter, jetzt kaufst du die CD. Blitzlicht Gewitter, Rapper kommen in HD. Blitzlicht Gewitter, halt's Maul.